Warum du so viele Klassenarbeiten schreiben musst. Die meisten großen Projekte in unserer Geschichte wurden von Bürokraten organisiert. Im alten Ägypten koordinierten sie den Bau von Dämmen gegen die Nilfluten, das Ausheben von Wasserreservoirs zum Schutz vor Dürren und die Verschiffung von Getreide in Gegenden, die von Hunger bedroht waren. Auch heute noch spielen Bürokraten eine wichtige Rolle. Ohne sie könnten keine Straßen, Krankenhäuser und Flughäfen gebaut werden. Selbst deine Schule wird von Bürokraten am Laufen gehalten. Sie bestimmen, welche Kinder eingeschult werden, wer in welche Klasse kommt und welche Lehrkraft wo unterrichtet. Am Ende des Monats sorgen sie dafür, dass die Lehrkräfte ihr Gehalt bekommen. Hast du dich übrigens schon mal gefragt, warum du so viele Arbeiten schreiben musst? Weil die Bürokraten es so wollen. Allerdings machen sie sich nicht die Mühe, deine Antworten und Lösungen auch zu lesen. Das ist Aufgabe deiner Lehrer. Sie sind es, die deine Arbeiten bewerten und dir am Ende des Schuljahres ein Zeugnis schreiben. Die Noten darin sind Zahlen. Stimmt's? Und diese Zahlen werden an die Bürokraten geschickt, die sie in eine ihrer vielen Schubladen stecken. Und irgendwann holen sie sie wieder hervor, um damit irgendwelche Entscheidungen über dich zu treffen. Nimm einmal an, du würdest nächstes Jahr gern einen Kurs für Mathe-Cracks besuchen oder auf ein musisches Gymnasium wechseln. Wer entscheidet darüber, ob das klappt? Genau, die Bürokraten werden alle Zahlen über dich aus ihrer Schublade ziehen, sie genau anschauen und dann überlegen, ob sie zustimmen oder nicht. In vielen Fällen hängt deine Zukunft also von ihnen und dem Papierkram in ihren Schubladen ab, ohne dass du etwas davon mitbekommst. Du siehst, Bürokraten sind ziemlich mächtige Leute. Sie sind so etwas wie moderne Zauberer oder Magier. Nur, wie wird man Bürokrat?